So beschloss Hans Castorp eines Tages, in diesem seinem zweiten Winter hier oben, sich Schneeschuhe zu kaufen und ihren Gebrauch zu erlernen, soweit sein sachliches Bedürfnis es eben erforderte. Er war kein Sportsmann, war mangels körperlicher Gesinnung nie einer gewesen, tat auch nicht, als ob er einer sei. Er erhob keine Ansprüche auf Virtuosentum. Was er brauchte, war ohne Überhitzung und Atemlosigkeit in ein paar Tagen erlernt. Er hielt sich an, die Füße hübsch beieinander zu halten und gleichlaufende Spuren zu schaffen, probte aus, wie man sich bei der Abfahrt des Stockes zum Lenken bedient, lernte Hindernisse, kleine Bodenerhebungen, die Arme ausgebreitet im Schwunge zu nehmen, aufgehoben und abtauchend wie ein Schiff auf stürmischer See und fiel seit dem 20. Versuch nicht mehr um, wenn er in voller Fahrt mit Telemarkschwung bremste, das eine Bein vorgeschoben, das andere ins Knie gebeugt. Allmählich erweiterte er den Umkreis seiner Übungen. Eines Tages sah Herr Settembrini ihn im weißlichen Nebel verschwinden, rief ihm durch die hohlen Hände eine Warnung nach und ging pädagogisch befriedigt nach Hause. Es war schön im winterlichen Gebirge. Nicht schön auf gelinde und freundliche Weise, sondern so, wie die Nordseewildnis schön ist bei starkem West, zwar ohne Donnerlärm, sondern in Totenstille, doch ganz verwandte Ehrfurchtsgefühle erweckend. Die Stille, wenn er regungslos stehen blieb, um sich selbst nicht zu hören, war unbedingt und vollkommen. Eine wattierte Lautlosigkeit, unbekannt, nie vernommen, sonst nirgends vorkommend. Da war kein Windhauch, der die Bäume auch nur aufs Leiseste gerührt hätte, kein Rauschen, nicht eine Vogelstimme. Es war das Urschweigen, das Hans Castorp belauschte, wenn er so stand, auf seinen Stock gestützt, den Kopf zur Schulter geneigt mit offenem Mund. Und still und unablässig schneite es weiter darin, ruhig hinsinkend, ohne einen Laut. Nein, diese Welt in ihrem bodenlosen Schweigen hatte nichts Wirtliches. Sie empfing den Besucher auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie nahm ihn nicht eigentlich an und auf, sie duldete sein Eindringen, seine Gegenwart auf eine nicht geheuere, für nichts gutstehende Weise und Gefühle des stillbedrohlich Elementaren, des nicht einmal Feindseligen, vielmehr des gleichgültig Tödlichen waren es, die von ihr ausgingen. Das Kind der Zivilisation, fern und fremd der wilden Natur von Hause aus, ist ihrer Größe viel zugänglicher als ihr rauer Sohn, der von Kindesbeinen auf sie angewiesen, in nüchterner Vertraulichkeit mit ihr lebt. Dieser kennt kaum die religiöse Furcht, mit der jener, die Augenbrauen hochgezogen, vor sie tritt und die sein ganzes Empfindungsverhältnis zu ihr in der Tiefe bestimmt, eine beständige, fromme Erschütterung und scheue Erregung in seiner Seele unterhält. Hans Castorp in seiner langärmeligen Kamelhaarweste, seinen Wickelgamaschen und auf seinen Luxusski kam sich im Grunde sehr keck vor im Belauschen der Urstille, der tödlich lautlosen Winterwildnis. Und das Erleichterungsgefühl, das sich meldete, wenn auf dem Heimweg die ersten menschlichen Wohnstätten im Geschleier wieder auftauchten, machte ihm seinen vorherigen Zustand bewusst und lehrte ihn, dass stundenlang ein heimlich heiliger Schrecken sein Gemüt beherrscht hatte. Auf Sylt hatte er in weißen Hosen sicher, elegant und ehrerbietig am Rande der mächtigen Brandung gestanden, wie vor einem Löwenkäfig, hinter dessen Gitter die Bestie ihren Rachen mit den fürchterlichen Reißzähnen schlundtief ergähnen lässt. Dann hatte er gebadet, während ein Strandwächter auf einem Hörnchen denjenigen Gefahr zublies, die frecherweise versuchten, über die erste Welle hinauszudringen, dem herantreibenden Ungewitter auch nur zu nahe zu kommen. Und noch der letzte Auslauf des Katarakts hatte den Nacken wie Prankenschlag getroffen. Von dort her kannte der junge Mensch das Begeisterungsglück leichter Liebesberührungen mit Mächten, deren volle Umarmung vernichtend sein würde. Was er aber nicht gekannt hatte, war die Neigung, diese begeisternde Berührung mit der tödlichen Natur so weit zu verstärken, dass die volle Umarmung drohte. Als ein schwaches, wenn auch bewaffnetes und von der Zivilisation leidlich ausgestattetes Menschenkind, das er war, sich so weit ins Ungeheuerliche vorzuwagen oder doch so lange nicht davor zu fliehen, bis der Verkehr das Kritische streifte und ihm kaum noch beliebig Grenzen zu setzen waren, bis es sich nicht mehr um Schaumauslauf und leichten Prankenschlag handelte, sondern um die Welle, den Rachen, das Meer. Mit einem Worte, Hans Castorp hatte Mut hier oben. Wenn Mut vor den Elementen nicht stumpfe Nüchternheit im Verhältnis zu ihnen, sondern bewusste Hingabe und aus Sympathie bezwungenen Todesschrecken bedeutet. Sympathie? Allerdings, Hans Castorp hegte Sympathie mit den Elementen in seiner schmalen, zivilisierten Brust. Die Beine bepudert, stöckelte er sich irgendwo bleiche Höhen hinan, deren Lakengebreite sich in Terrassen absatzweise erhoben, höher und höher, man wusste nicht wohin. Es schien, dass sie nirgends hinführten. Ihre obere Region verschwamm mit dem Himmel, der ebenso nebelweiß war wie sie und von dem man nicht wusste, wo er anfing. Kein Gipfel, keine Gratlinie war sichtbar. Es war das dunstige Nichts, gegen das Hans Castorp sich emporschob, und da auch hinter ihm die Welt, das bewohnte Menschental, sich sehr bald schloss und den Augen abhanden kam, auch kein Laut von dorther mehr zu ihm drang, so war denn seine Einsamkeit, ja Verlorenheit, ehe er's gedacht, so tief, wie er sie sich nur hatte wünschen können, tief bis zum Schrecken, der die Vorbedingung des Mutes ist. Er blieb stehen und sah sich um. Es war überall gar nichts und nirgends etwas zu sehen, außer einzelnen ganz kleinen Schneeflocken, die aus dem Weiß der Höhe kommend auf das Weiß des Grundes niedersanken. Und die Stille ringsumher war gewaltig nichtssagend. Während sein Blick sich in der weißen Leere brach, die ihn blendete, fühlte er sein Herz sich regen, das vom Aufstieg pochte. Dies Herzmuskelorgan, dessen tierische Gestalt und dessen Art zu schlagen er unter den knatternden Blitzen der Durchleuchtungskammer frevelhafterweise vielleicht belauscht hatte. Und eine Art von Rührung wandelte ihn an, eine einfache und andächtige Sympathie mit seinem Herzen, dem schlagenden Menschenherzen, so ganz allein hier oben. Im eisig Leeren, mit seiner Frage und seinem Rätsel. Er schob sich weiter, höher hinauf, gegen den Himmel. Manchmal stieß er das obere Ende seines Skistockes in den Schnee und sah zu, wie blaues Licht aus der Tiefe des Loches dem Stabe nachstürzte, wenn er ihn herauszog. Das machte ihm Spaß. Er konnte lange stehen bleiben, um die kleine optische Erscheinung wieder und wieder zu erproben. Es war so ein eigentümliches, zartes Berg- und Tiefenlicht, grünlich-blau, eisklar und doch schattig, geheimnisvoll anziehend. Es erinnerte ihn an das Licht und die Farbe gewisser Augen, schicksalblickender Schrägaugen, die Herr Settembrini vom humanistischen Standpunkt aus verächtlich als Tatarenschlitze und Steppenwolfslichter bezeichnet hatte. An früh erschaute und unvermeidlich wiedergefundene, an Hippes und Klavdia Schuschas Augen. »Gern«, sagte er halblaut in der Lautlosigkeit, »aber mach ihn nicht entzwei. Il est avisé, tu sais«, und im Geiste hörte er hinter sich wohllautende Mahnungen zur Vernunft. Rechts seitwärts in einiger Entfernung nebelte Wald. Er wandte sich dorthin, um ein irdisches Ziel vor Augen zu haben, statt weißlicher Transzendenz, und fuhr plötzlich ab, ohne dass er im geringsten eine Geländesenkung hatte kommen sehen. Dann standen die Schnäbel seines Fahrzeugs wieder aufwärts, der Boden hob sich, es gab bald keine Seitenwand mehr zu ersteigen. Hans Castorps weglose Fahrt ging wieder auf offener Berghalte gegen den Himmel. Es war nachmittags um 3 Uhr. Bald nach Tische hatte er sich aufgemacht, um einen Teil der großen Liegekur und die Vespermahlzeit zu schwänzen und vor Dunkelwerden zurück zu sein. Wohligkeit erfüllte ihn bei dem Gedanken, dass mehrere Stunden zum Schweifen im Freien und Großartigen vor ihm lagen. Er hatte etwas Schokolade in der Tasche seiner Britches und eine kleine Flasche mit Portwein in der Westentasche. Der Stand der Sonne war kaum zu erkennen, so dicht umnebelt war sie. Hinten in der Gegend des Talausganges, des Gebirgswinkels, den man nicht sah, dunkelte das Gewölk, das Gedünste tiefer und schien sich vorzuschieben. Es sah nach Schnee aus, mehr Schnee, um dringendem Bedarf abzuhelfen, nach einem ordentlichen Gestöber, und wirklich fielen die kleinen, lautlosen Flocken über der Halde schon reichlicher. Hans Castorp hatte mehr als einmal ihresgleichen unter seiner guten Linse gehabt und wusste wohl, aus was für zierlichst genauen kleinen Kostbarkeiten sie sich zusammensetzten. Kleine Odien, Ordenssternen, Brillantagraffen, wie der getreueste Juwelier sie nicht reicher und minutiöser hätte herstellen können. Ja, es hatte mit all diesem leichten, lockeren Puderweiß, das in Massen den Wald beschwerte, das Gebreite bedeckte und über das seine Fußbretter ihn trugen, denn doch eine andere Bewandtnis als mit dem heimischen Meersande, an den es erinnerte. Das waren bekanntlich nicht Steinkörner, woraus es bestand. Es waren Myriaden im Erstarren zu ebenmäßiger Vielfalt kristallisch zusammengeschossener Wasserteilchen. Teilchen eben der anorganischen Substanz, die auch das Lebensplasma, den Pflanzen, den Menschenleib Quellen machte. Und unter den Myriaden von Zaubersternchen, in ihrer untersichtigen, dem Menschenauge nicht zugedachten, heimlichen Kleinpracht, war nicht eines dem anderen gleich. Eine endlose Erfindungslust in der Abwandlung und allerfeinsten Ausgestaltung eines und immer desselben Grundschemas, des gleichzeitig gleichwinkligen Sechsecks, herrschte da. Aber in sich selbst war jedes der kalten Erzeugnisse von unbedingtem Ebenmaß und eisiger Regelmäßigkeit. Ja, dies war das Unheimliche, Widerorganische und Lebensfeindliche daran. Sie waren zu regelmäßig. Die zum Leben geordnete Substanz war es niemals in diesem Grade. Dem Leben schauderte vor der genauen Richtigkeit. Es empfand sie als tödlich, als das Geheimnis des Todes selbst. Und Hans Castorp glaubte zu verstehen, warum Tempelbaumeister der Vorzeit absichtlich und insgeheim kleine Abweichungen von der Symmetrie in ihren Säulenordnungen angebracht hatten. Er stieß sich ab, schlürfte auf seinen Kufen fort, fuhr am Waldrande den dicken Schneebelag der Schräge ins Neblige hinunter und trieb sich, steigend und gleitend, ziellos und gemächlich, weiter in dem toten Gelände umher, das mit seinen leeren, welligen Gebreiten, seiner Trockenvegetation, die aus einzelnen, dunkel hervorstechenden Latschenbüschen bestand, und seiner Horizontbegrenzung von weichen Erhebungen so auffallend einer Dünenlandschaft glich. Hinter verschneiten Felshügeln, zwischen denen er sich bald rechts, bald links lenkend hindurchschob, lag eine Schräge, dann eine Ebene, dann großes Gebirge, dessen weich gepolsterte Schluchten und Pässe so zugänglich und lockend schienen, ja, die Lockung der Fernen und Höhen, der immer neu sich auftuenden Einsamkeiten, war stark in Hans Castorps Gemüt, und auf die Gefahr, sich zu verspäten, strebte er tiefer ins wilde Schweigen, ins Nichtgeheure, für nichts Gutstehende hinein. Ungeachtet, dass überdies die Spannung und Beklommenheit seines Inneren zur wirklichen Furcht wurde, angesichts der vorzeitig zunehmenden Himmelsdunkelheit, die sich wie graue Schleier auf die Gegend herabsenkte. Diese Furcht machte ihm bewusst, dass er es heimlich bisher geradezu angelegt hatte, sich um die Orientierung zu bringen und zu vergessen, in welcher Richtung Tal und Ortschaft lagen, was ihm denn auch in erwünschter Vollständigkeit gelungen war. Übrigens durfte er sich sagen, dass wenn er sofort umkehrte und immer bergab fuhr, das Tal, wenn auch möglicherweise fern vom Berghof, rasch erreicht sein werde. Zu rasch, Er würde zu früh kommen, würde seine Zeit nicht ausgenützt haben. Während er allerdings, wenn das Schneeunwetter ihn überraschte, den Heimweg wohl vorderhand überhaupt nicht finden würde. Darum aber vorzeitig flüchtig zu werden, weigerte er sich. Die Furcht, seine aufrichtige Furcht vor den Elementen, mochte ihn beklemmen, wie sie wollte. Und so fuhr er den Zug auf seinen langen Pantoffeln, glitt noch den Abhang hinunter und schob sich über die folgende Halde, auf der in einiger Entfernung ein Holzhäuschen, Heuschober oder Almhütte mit steinbeschwertem Dache stand, dem nächsten Berge zu, dessen Rücken borstig von Tannen war und hinter dem Hochgipfel sich nebelhaft türmten. Die mit einzelnen Baumgruppen besetzte Wand vor ihm war schroff, aber schräg rechts hin mochte man sie in mäßiger Steigung halb umgehen und hinter sie kommen, um zu sehen, was da weiter sein werde. Und an dieses Forschergeschäft machte sich Hans Castorp, nachdem er vor dem Feld mit der Sennhütte noch in eine ziemlich tiefe, von rechts nach links abfallende Schlucht hinabgefahren war. Er hatte eben wieder angefangen zu steigen, als denn also, wie zu erwarten gestanden, Schneefall und Sturm losgingen, dass es eine Art hatte. Der Schneesturm, mit einem Worte, war da, der lange gedroht hatte, wenn man von Drohung sprechen kann in Hinsicht auf blinde und unwissende Elemente, die es nicht darauf abgesehen haben, uns zu vernichten, was vergleichsweise anheimelnd wäre, sondern denen es auf die ungeheuerste Weise gleichgültig ist, wenn das nebenbei mitunterläuft. »Hallo«, dachte Hans Castorp und blieb stehen, als der erste Windstoß in das dichte Gestöber fuhr und ihn traf. »Das ist eine Sorte von Anhauch, die geht ins Mark.« Und wirklich war dieser Wind von ganz gehässiger Art. Die furchtbare Kälte, die tatsächlich herrschte gegen 20 Grad unter Null, war nur dann nicht zu spüren und mutete milde an, wenn die feuchtigkeitslose Luft still und unbewegt war wie gewöhnlich. Sobald sie sich aber windig regte, schnitt das wie mit Messern ins Fleisch. Und wenn es zuging wie jetzt, denn der erste fegende Windlauf war nur ein Vorläufer gewesen, so hätten 7 Pelze nicht hingereicht, das Gebein vor eisigem im Todesschrecken zu schützen. Und Hans Castorp trug nicht 7 Pelze, sondern nur eine wollene Weste, die ihm sonst auch vollkommen genügt hatte und ihm bei geringstem Sonnenschein sogar lästig gewesen war. Übrigens bekam er den Wind etwas seitlich von hinten, so dass es sich wenig empfahl, umzukehren und ihn von vorn zu empfangen. Und da diese Überlegung sich mit seinem Trotz und mit dem gründlichen »Ach was« seiner Seele mischte, so strebte der tolle Junge immer noch weiter zwischen einzeln stehenden Tannen hin, um hinter den in Angriff genommenen Berg zu kommen. Der Gegenwind verschlug ihm sofort den Atem. Bei gesenktem Kopfe und vorsichtig geregeltem Atemhaushalt gelang ihm denn auch in umgekehrter Richtung, sich in Bewegung zu setzen, überrascht trotz böser Erwartungen von den Schwierigkeiten des Vorwärtskommens, die namentlich aus seiner Blindheit und seiner Atemknappheit erwuchsen. Jeden Augenblick war er zum Haltmachen gezwungen. Erstens, um hinter dem Sturme Luft zu schöpfen, und dann auch, weil er geneigten Kopfes aufwärts blinzelnd nichts sah vor weißer Verfinsterung und sich vor dem Anrennen an Bäume, dem Geworfenwerden durch Hindernisse, hüten musste. Die Flocken flogen ihm massenweise ins Gesicht und schmolzen dort, so dass es erstarrte. Sie flogen ihm in den Mund, wo sie mit schwachwässerigem Geschmack zergingen, flogen gegen seine Lider, die sich krampfhaft schlossen, überschwemmten die Augen und verhinderten jede Ausschau, die übrigens nutzlos gewesen wäre, da die dichte Verschleierung des Blickfeldes und die Blendung durch all das Weiß den Gesichtssinn ohne dies fast völlig ausschalteten. Es war das Nichts, das weiße, wirbelnde Nichts, worein er blickte, wenn er sich zwang zu sehen. Und nur zuweilen tauchten gespenstische Schatten der Erscheinungswelt darin auf, ein Latschenbusch, eine Fichtengruppe, die schwache Silhouette des Schobers auch, an dem er kürzlich vorübergekommen. Er ließ ihn liegen, suchte über die Halde hin, wo der Schuppen stand, seinen Rückweg, aber ein Weg war ja nicht vorhanden, eine Richtung zu halten, die ungefähre Richtung nach Hause, ins Tal, war weit mehr Glücks- als Verstandessache, da man allenfalls die Hand vor Augen, aber nicht einmal bis zu den Spitzen seiner Schneeschuhe sah. Und hätte man auch besser gesehen, so wären doch immer noch ausgiebige Vorkehrungen getroffen gewesen, ein Vorwärtskommen aufs Äußerste zu erschweren, das Gesicht voll Schnee, den Sturm als Widersacher, der die die Atmung zerstörte, sie abschnitt, das Aufnehmen von Luft wie den Aushauch verhinderte und jeden Augenblick zu schnappender Abkehr zwang. Da sollte dieser und jener vorwärts kommen, Hans Castorp oder ein anderer, stärkerer. Man blieb stehen, schnappte, drückte sich blinzelnd das Wasser aus den Wimpern, klopfte den Harnisch von Schnee herunter, der sich einem auf die Frontseite gelegt hatte, und empfand es als unvernünftige Zumutung, unter solchen Umständen vorwärts zu kommen. Hans Castorp kam dennoch vorwärts, das heißt, er kam von der Stelle. Allein ob das ein zweckmäßiges Fortkommen, ein Fortkommen in rechter Richtung war, und ob es nicht weniger falsch gewesen wäre, zu bleiben, wo man war, was aber auch nicht tunlich schien, das stand dahin. Blindlings umhüllt von wirbelnder weißer Nacht arbeitete er sich nur tiefer ins gleichgültig Bedrohliche hinein. »Na, so was«, sagte er zwischen den Zähnen und machte Halt. Pathetischer drückte er sich nicht aus, obgleich es ihm einen Augenblick war, als griffe eine eiskalte Hand nach seinem Herzen, so dass es aufzuckte und dann mit so raschen Schlägen gegen seine Rippen pochte wie damals, als Rhadamanthys die feuchte Stelle bei ihm entdeckte. Denn er sah ein, dass er kein Recht hatte auf große Worte und Gebärden, da Herausforderung sein Teil gewesen und alle Bedenklichkeiten der Lage auf seine eigenste Rechnung kamen. »Nicht schlecht«, sagte er und fühlte, dass seine Gesichtszüge, die Ausdrucksmuskeln seiner Miene, der Seele nicht mehr gehorchten und gar nichts wiederzugeben vermochten, weder Furcht noch Wut noch Verachtung, denn sie waren erstarrt. »Was nun? Hier schräg hinunter und fortan hübsch der Nase nach? Immer genau gegen den Wind. Das ist zwar leichter gesagt als getan«, fuhr er keuchend und abgerissen, aber tatsächlich halblaut sprechend fort, indem er sich wieder in Bewegung setzte. »Aber geschehen muss etwas. Ich kann mich nicht hinsetzen und warten, denn dann werde ich zugedeckt von hexagonaler Regelmäßigkeit. Und Settembrini, wenn er mit seinem Hörnchen kommt, um nach mir zu sehen, findet mich hier mit Glasaugen hocken, eine Schneemütze schief auf dem Kopf.« Er nahm wahr, dass er mit sich selber sprach, und zwar etwas sonderbar. Darum verwies er es sich, tat es aber wiederum halblaut und ausdrücklich, obgleich seine Lippen so lahm waren, dass er auf ihre Benutzung verzichtete und ohne die Konsonanten sprach, die mit ihrer Hilfe gebildet werden, was ihn selbst an eine frühere Lebenslage erinnerte, in der es ebenso gewesen war. »Schweig still und sieh, dass du fortkommst«, sagte er und fügte hinzu, »mir scheint, du faselst, bist nicht ganz klar im Kopf. Das ist schlimm in gewisser Hinsicht.« Allein, dass es schlimm war, unter dem Gesichtspunkte seines Davonkommens, war eine reine Feststellung der kontrollierenden Vernunft, gewissermaßen einer fremden, unbeteiligten, wenn auch besorgten Person. Für sein natürliches Teil war er sehr geneigt, sich der Unklarheit zu überlassen, die mit zunehmender Müdigkeit Besitz von ihm ergreifen wollte, nahm jedoch von dieser Geneigtheit Notiz und hielt sich gedanklich darüber auf. Das ist die modifizierte Erlebnisart von einem, der im Gebirge in einen Schneesturm gerät und nicht mehr heimfindet, dachte er arbeitend und redete abgerissene Brocken davon atemlos vor sich hin, indem er deutlichere Ausdrücke aus Diskretion vermied. Wer nachher davon hört, stellt es sich grässlich vor, vergisst aber, dass die Krankheit, und meine Lage ist ja gewissermaßen eine Krankheit, sich ihren Mann schon so zurichtet, dass sie miteinander auskommen können. Da gibt es sensorische Herabminderungen, Gnadennarkosen, Erleichterungsmaßnahmen der Natur, jawohl. Man muss jedoch dagegen kämpfen, denn sie haben ein doppeltes Gesicht, sie sind zweideutig im höchsten Grad. Bei ihrer Würdigung kommt alles auf den Gesichtspunkt an. Sie sind gut gemeint und eine Wohltat, sofern man eben nicht heimkommen soll, sind aber schlimm gemeint und äußerst bekämpfenswert, sofern von Heimkommen überhaupt noch die Rede ist, wie bei mir, der ich nicht daran denke, in diesem meinem stürmisch schlagenden Herzen nicht daran denke, mich hier von blödsinnig regelmäßiger Kristallometrie zudecken zu lassen. Wirklich war er schon stark mitgenommen und bekämpfte die beginnende Unklarheit seines Sensoriums auf unklare und fieberhafte Art. Er erschrak nicht so, wie er gesunderweise hätte erschrecken sollen, als er gewahrte, dass er schon wieder von der ebenen Bahn abgekommen war. Diesmal offenbar nach der anderen Seite, dorthin, wo die Halde sich senkte, denn er fuhr ab bei schrägem Gegenwinde, und obgleich er das vor der Hand nicht hätte tun dürfen, war es für den Augenblick das Bequemste. »Schon recht«, dachte er, »weiter unten werde ich wieder Richtung nehmen.« Und das tat er, oder glaubte es zu tun, oder glaubte es auch selber nicht recht, oder noch bedenklicher, es fing an, ihm gleichgültig zu werden, ob er es tat oder nicht. So wirkten die zweideutigen Ausfälle, die er nur matt bekämpfte, jene Mischung aus Müdigkeit und Aufregung, die den vertrauten Dauerzustand eines Gastes bildete, dessen Akklimatisation in der Gewöhnung darin bestand, dass er sich nicht gewöhnte, hatte sich in ihren beiden Bestandteilen so weit verstärkt, dass von einem besonnenen Verhalten gegen die Ausfälle nicht mehr die Rede sein konnte. Benommen und taumelig zitterte er vor Trunkenheit und Exzitation, sehr ähnlich wie nach einem Kolloquium mit Nafta und Settembrini, nur ungleich stärker. Und so mochte es kommen, dass er seine Trägheit im Bekämpfen der narkotischen Ausfälle mit betrunkenen Reminiszenzen an solche Erörterungen beschönigte. Trotz seiner verächterischen Empörung gegen das Zugedecktwerden durch hexagonale Regelmäßigkeit etwas in sich hineinfaselte, des Sinnes oder Unsinnes, das Pflichtgefühl, das ihn anhalten wolle, die verdächtigen Herabminderungen zu bekämpfen, sei nichts als bloße Ethik, das heiße schäbige Lebensbürgerlichkeit und irreligiöse Philisterei. Wunsch und Versuchung, sich niederzulegen und zu ruhen, beschlichen in der Gestalt seinen Sinn, dass er sich sagte, es sei wie bei einem Sandsturm in der Wüste, der die Araber veranlasse, sich aufs Gesicht zu werfen und den Burnus über den Kopf zu ziehen. Doch hielt Hans Castorp sich redlich und widerstand der Lockung, sich hinzulehnen. Er sah nichts, aber er kämpfte und kam von der Stelle, zweckmäßig oder nicht. Aber er tat das Seine und regte sich, den lastenden Banden zum Trotz, in die der Froststurm immer schwerer seine Glieder schlug. Da ihm der Aufstieg zu steil wurde, lenkte er seitlich, ohne sich viel Rechenschaft davon zu geben, und fuhr eine Weile so an der Schräge hin. Die verkrampften Lieder zu trennen und auszuspähen war eine Anstrengung, deren erprobte Nutzlosigkeit wenig dazu ermutigte, sie auf sich zu nehmen. Dennoch sah er zuweilen etwas, Fichten, die zusammentraten, einen Bach oder Graben, dessen Schwärze sich zwischen überhängenden Schneerändern vom Gelände abzeichnete, und als es zur Abwechslung wieder einmal bergab mit ihm ging, übrigens gegen den Sturm, gewahrte er vor sich, in einiger Ferne, freischwebend gleichsam im fegenden Schleiergewirr, den Schatten einer menschlichen Baulichkeit.